Da haben die beiden ja noch ihre Freunde mitgebracht. Die spielen ganz fröhlich und wollen gar nicht stillsitzen. Macht ihr mit? Zehn kleine Zappelmänner zappeln hin und her. Zehn kleinen Zappelmännern fällt das gar nicht schwer. Zehn kleine Zappelmänner zappeln auf und nieder. Zehn kleine Zappelmänner tun das immer wieder. Zehn kleine Zappelmänner zappeln ringsherum. Zehn kleine Zappelmänner finden das nicht dumm. Zehn kleine Zappelmänner kriechen ins Versteck. Zehn kleine Zappelmänner sind auf einmal weg. Zehn kleine Zappelmänner rufen laut Hurra. Zehn kleine Zappelmänner, die sind wieder da.